Erster darum gibt es jetzt keine Strafe für Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Zweiter, der Geist des Lebens hat uns durch Jesus Christus frei gemacht. Er hat uns vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit. Dritter, das Gesetz konnte uns nicht helfen, weil wir schwach waren. Gott sandte seinen Sohn Jesus. Jesus kam als Mensch und starb für unsere Sünden. So hat Gott die Sünde besiegt. Vierter, so können wir das Gesetz Gottes erfüllen. Wir leben nicht nach unseren menschlichen Wünschen. Wir leben nach dem Geist Gottes. Fünfter, wer nur seinen menschlichen Wünschen folgt, denkt an diese Dinge. Wer dem Geist Gottes folgt, denkt an die Dinge des Geistes. Sechster, menschliche Wünsche führen zum Tod. Der Geist Gottes führt zu Leben und Frieden. Siebter, menschliche Wünsche sind Feinde Gottes. Sie wollen Gottes Gesetz nicht folgen. Sie können es auch nicht. Achter, wer nur seinen menschlichen Wünschen folgt, kann Gott nicht gefallen. Neunter, ihr aber folgt nicht euren menschlichen Wünschen. Ihr folgt dem Geist Gottes. Gottes Geist wohnt in euch. Zehnter, wer den Geist von Christus nicht hat, gehört nicht zu ihm. Wenn Christus in euch ist, ist euer Körper tot wegen der Sünde. Aber euer Geist lebt wegen Gottes Gerechtigkeit. Elften, Gottes Geist hat Jesus von den Toten auferweckt. Dieser Geist wohnt in euch. Gott wird auch eure sterblichen Körper lebendig machen. Er tut dies durch seinen Geist, der in euch wohnt. Zwölfter, darum, liebe Geschwister, müssen wir nicht unseren menschlichen Wünschen folgen. Dreizehnter, wenn ihr nach menschlichen Wünschen lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist schlechte Gewohnheiten besiegt, werdet ihr leben. Vierzehnter, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Gottes Kinder. Fünfzehnter, ihr habt keinen Geist bekommen, der euch zu Sklaven macht und Angst gibt. Ihr habt den Geist bekommen, der euch zu Gottes Kindern macht. Darum rufen wir, aber, Vater. Sechzehnter, der Geist Gottes sagt uns in unserem Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Siebzehnter, wenn wir Gottes Kinder sind, sind wir auch Erben. Wir erben von Gott und mit Christus. Wir leiden mit ihm, damit wir auch mit ihm geehrt werden. Achtzehnter, ich denke, unser heutiges Leid ist klein. Es ist nichts im Vergleich zur großen Ehre, die Gott uns zeigen wird. Neunzehnter, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig. Sie wartet darauf, dass Gottes Kinder sichtbar werden. Zwanzigster, die Schöpfung wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Sie wollte das nicht. Aber Gott hat es so bestimmt. Er gab ihr Hoffnung. Einundzwanzigster, die Schöpfung wird auch frei werden. Sie wird nicht mehr vergehen. Sie wird die Freiheit und Ehre der Kinder Gottes teilen. Zweiundzwanzigster, wir wissen, dass die ganze Schöpfung leidet. Sie seufzt und hat Schmerzen bis heute. 23. Nicht nur die Schöpfung leidet. Auch wir seufzen, obwohl wir den Geist Gottes haben. Wir warten darauf, dass wir ganz Gottes Kinder sind. Wir warten auf die Erlösung unseres Körpers. 24. Wir sind durch Hoffnung gerettet. Hoffnung, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum sollte man hoffen, was man schon sieht? 25. Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir nicht sehen, warten wir geduldig. 26. Der Geist Gottes hilft uns in unserer Schwachheit. Wir wissen oft nicht, wie wir richtig beten sollen. 27. Der Geist selbst bittet für uns mit tiefen Seufzern. Gott kennt unsere Herzen. Er weiß, was der Geist will. Der Geist bittet für Gottes heilige Menschen, wie Gott es möchte. 28. Wir wissen, dass Gott denen hilft, die ihn lieben. Er lässt alles zu ihrem Besten dienen. Das sind die Menschen, die Gott nach seinem Plan berufen hat. 29. Gott kannte diese Menschen schon vorher. Er hat sie dazu bestimmt, wie sein Sohn zu werden. So ist sein Sohn der Erste unter vielen Geschwistern. 30. Die Gott bestimmt hat, die hat er auch gerufen. Die er gerufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er gerecht gemacht hat, die hat er auch geehrt. 31. Was sollen wir dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? 32. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Er gab ihn für uns alle hin. Wird er uns dann nicht auch alles andere schenken? 33. Wer kann Gottes Auserwählte anklagen? Gott selbst spricht sie frei. 34. Wer kann sie verurteilen? Jesus Christus ist gestorben. Er ist auch auferweckt worden. Er sitzt zur Rechten Gottes und bittet für uns. 35. Wer kann uns von der Liebe Christi trennen? Kann Leid uns trennen? Oder Not, Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder das Schwert? 36. Es steht geschrieben, wegen dir werden wir den ganzen Tag getötet. Man sieht uns wie Schafe, die geschlachtet werden. 37. Aber in all diesen Dingen sind wir mehr als Sieger. Wir siegen durch den, der uns geliebt hat. 38. Ich bin sicher, nichts kann uns trennen. Weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Mächte. Weder das, was jetzt ist, noch das, was kommt. 39. Weder Höhe noch Tiefe. Kein anderes Geschöpf kann uns trennen. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Diese Liebe ist in Christus Jesus, unserem Herrn.